So, darf ich bitten, dass wir vielleicht die Türen zumachen, falls alle drin sind? Und wie bitte? Diese Lampe hinter diesen. Ja, mach die mal zu. Ja. Ich war schon ganz froh darüber, aber wenigstens eine Hälfte zu. Ja. Also, aus dieser Richtung ist etwas gesagt worden. Ich würde einfach fragen, wer möchte anfangen mit irgendeiner Bemerkung oder einer Frage? War dort eine? Nee, nee. Den ersten greife ich sofort, aber so ist er. Also wenn Sie nicht bald fragen, lese ich noch was vor und das wäre ganz schrecklich. Bitte schön, dort. Das ist eine Beleidigung für Sie, die nachts zu fragen. Aber ganz primitiv, wie wird man Akademie-Mitglied? Auf eine für mich undurchschaubare Weise. Also das, sicher nicht über Nacht, aber das sind so unterirdische Bewegungen, die sich über lange Zeiträume erstrecken, manchmal. Ja. Und irgendwann ist man plötzlich an der Oberfläche, aber man merkt nicht, dass man unter der Erde war vorher. Ja. Das ist eine etwas surreale Gestaltung. Ich gebe zu dieser sehr persönlich gefassten Beschreibung des Vorgangs noch die allgemeinere Beschreibung. Man wird es, indem die Mitglieder der Sektion Literatur und Sprachpflege alle 4 Jahre lang, das ist sozusagen ein Rhythmus, den das Statut der Akademie vorschreibt, darüber nachdenken, wen sie in ihrer Sektion dazu wählen wollen. Es geht also nicht ohne das Nachdenken in der Sektion und ohne die Abstimmung über eine solche Zuwahl in der Sektion. Also das gilt also nicht nur für die Sektion Literatur, für alle anderen Sektionen auch. Und eigentlich ist jeder in diese Sektion gekommen, indem Leute, die schon drin waren, ihn dazu gewählt haben. Die Frage ist natürlich, wer war der Erste? Nicht? Aber Sie wissen, die Akademie ist gegründet worden als eine Institution, die in einem gewissen Sinne die Tradition der Preußischen Akademie fortsetzt. Der erste Präsident war Heinrich Mann, der dieses Amt nicht mehr antreten konnte. Und seit der Zeit gibt es die Akademie, gibt eine Sektion und es gibt Zuwahlen. Und jetzt hat es ihn betroffen. Ich könnte, weil ich dachte, ich könnte, um das zu überbrücken, vielleicht fragen, und das wäre vielleicht für unser Gespräch auch nützlich, ob du noch etwas sagen könntest über das, was du vorgelesen hast, hinaus zum Plan des Stückes, zur Konzeption des Stückes, zu seiner Gesamtgestalt. So ein paar Worte, die das vielleicht noch ein bisschen. Ja, ich habe ehrlich gesagt nur, ich glaube, 3 oder 4 Bilder weggelassen, die für den Ablauf nicht unbedingt oder für das Verständnis des Ablaufs nicht unbedingt nötig sind. Und was mich heute interessiert an dem Stück, das ist sehr alt, also ich habe 56 angefangen, das zu schreiben und 71 habe ich es zu Ende geschrieben. Was mich von heute aus daran interessiert ist, dass da die Geschichte der DDR als eine Geschichte von Klassenkämpfen beschrieben ist. Und das ist auf unseren Bühnen eigentlich eine sehr unübliche Sicht. Man geht eigentlich eher davon aus in der Theaterpraxis, dass wenn es um Darstellung von DDR-Material oder Geschichte geht, dass der Marxismus um die DDR einen Bogen macht. Dass also das alles bei uns nicht zutrifft, was sonst zutrifft auf Geschichte. Und das ist vielleicht eine Schwierigkeit im Umgang mit solchen Texten. Aber ich lese jetzt doch mal mein kürzestes Stück noch vor, damit das endlich in Gang kommt, damit es nicht so unernst bleibt. Das ist wirklich das allerkürzeste. Das heißt Herzstück. Es sind zwei Clowns. Eins und zwei. Eins, darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen? Zwei, wenn Sie mir meinen Fußboden nicht schmutzig machen. Eins, mein Herz ist rein. Zwei, das werden wir ja sehen. Eins, ich kriege es nicht heraus. Zwei, wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Eins, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Zwei, es ist mir ein Vergnügen. Ich kriege es auch nicht heraus. Eins, heult. Zwei, ich werde es Ihnen herausoperieren. Wozu habe ich ein Taschenmesser? Das werden wir gleich haben. Arbeiten und nicht verzweifeln. So, das hätten wir. Aber das ist ja ein Ziegelstein. Ihr Herz ist ein Ziegelstein. Eins, aber es schlägt nur für Sie. Gut. Noch ein Angebot. Ja, bitte. Das ist ein Stück, das in der DDR noch nicht aufgeführt worden ist. Mich würde interessieren, wie viele Stücke von Ihnen weiterhin bei uns nicht aufgeführt worden sind und wie es um die Möglichkeiten künftiger Aufführungen steht. Ja, es sind nicht so viele. Also es gibt, dieses Stück ist noch nicht aufgeführt. Da gibt es aber ein wirkliches Interesse und Vorarbeit am Berliner Ensemble, das zur Aufführung zu bringen. Dann gibt es also das letzte Stück, was ich geschrieben habe, das ist noch nicht gespielt. Das war schon geplant in Schwerin. Soviel ich weiß, hat auch niemand etwas dagegen gehabt. Das ist aus Gründen unterblieben, die nichts mit dem Stück zu tun haben, sondern damit, dass das Theater eingeladen ist nach Nancy mit einer sehr großen Produktion, sodass die sich darauf vorbereiten müssen und das erstmal ausgefallen ist. Dann gibt es immer noch drei Stücke, die nicht gespielt worden sind in der DDR. Und eins von den dreien, Quartett, das wird am Berliner Ensemble probiert. Und irgendwann im April wird da erstmal intern ein Ergebnis zu sehen sein. Aber der Zweifel daran hat auch nichts mit Politik zu tun, nur mit der Frage, ob das also künstlerisch so akzeptierbar ist oder nicht. Und dann gibt es zwei Stücke, die man als verboten bezeichnen kann, noch, wenn man den Begriff sehr flexibel fasst. Und das ist Mauser und Hamlet-Maschine. Also da gehen im Allgemeinen die Hände hoch an Theatern, wenn davon die Rede ist. Und das kann noch, die normalen Fristen sind so 12 bis 15 Jahre, damit muss man rechnen. Und bei Germania ist, das ist nächstes Jahr 13 Jahre, das ist schon ein Rekord dann. Bei Bau war es, ich glaube, 14. Bei Umsiedlerin, also Bauern, waren es 15 nach der einzigen, also ersten Aufführung. Das ist normal. Und, die Stücke haben eigentlich immer gewonnen dadurch. Weil, nee, wirklich, weil das, auch das Publikum hat, hat Erfahrungen gesammelt in der Zeit, die ein Publikum in der Entstehungszeit der Stücke nicht gehabt hätte. Und ja. Das müssen Stücke eben aushalten. Bitte? Eine Ausnahme zu nennen. Ja, ja, ja. Was nicht unbedingt gegen das Stück spricht. Das meinen Sie aber auch nicht. Nee, es gibt mehr Ausnahmen natürlich. Es war auch anders bei Lohndrücker, das wurde sofort gespielt und auch Korrektur relativ schnell. Das ist nicht ein Grundgesetz unserer Entwicklung, glaube ich. Ich meine, ich will keinen Witz machen, aber Ich meine, wenn du sagst, etwa 15 Jahre, ja. Nun handeln ja diese Stücke von Geschichte und die Geschichte hat ja wirklich einen langen Schritt und keinen kurzen Schritt. Und was du da eben sagst, dass ein Publikum möglicherweise nach 10 Jahren auf ein Stück mit anderen Augen guckt als 10 Jahre vorher, das ist eine Erfahrung, die man nicht nur mit Stücken machen kann. Und das andere Problem, dass man politische Erfahrung braucht, Kunsterfahrung braucht, auch ein Selbstbewusstsein braucht, um mit den Widersprüchen auf der eigenen Existenz auf dem Theater umzugehen. Das ist sicherlich eine Sache, die niemand bestreiten kann, das ist so. Und der andere Vorgang, dass eine Gesellschaft sich Bilder von sich selbst macht, und dass sie natürlich dazu tendiert, sich vereinfachte Bilder von sich selbst zu machen. Leichter transportable Bilder. Das steckt auch in dem Phänomen von historischen Entwicklungen. Also es hat die Ironie verstehe ich sehr wohl, aber es steckt auch etwas Natürliches in diesem. Ja, es steckt etwas in diesem Problem, ja, glaube ich, ja, mit dem wir genauso leben wie mit anderen. Ja. Es gibt nur einen ganz simplen Gesichtspunkt dazu vielleicht. Die einzige wirklich schrankenlos freie Komödie oder Theaterform war eben die aristophanische Komödie. Und da gab es überhaupt keine Tabus und keine Beschränkungen für die Satire, für den Hohn. Die Voraussetzung dafür war aber, dass die Sklaven nicht ins Theater durften. Und in gewisser Weise ist das in der kapitalistischen Welt immer noch so, dass die Sklaven nicht ins Theater dürfen. Sie sind einfach ökonomisch ausgeschlossen. Und bei uns gibt es diese Ausschließung nicht mehr. Und das macht die Sache viel schwieriger. Das meine ich ganz ernst. Das klingt sehr, sehr lächerlich vielleicht, aber in der Statistik der Theater in der Bundesrepublik, wenn man das soziologisch aufschlüsselt, gibt es einen Anteil von Arbeiterpublikum von ungefähr, ich glaube, 1%. Und nun behaupte ich nicht, dass die Arbeiterklasse in der Bundesrepublik so durchaus progressiv ist. Aber das ist schon wichtig, sowas zu wissen, um die Situation von Dramatik und von Theater zu beurteilen. Aber Sie wollten was fragen. Bitte schön. Haben Sie schon mal versucht, ein NPA-Stück unterzubringen und zu sagen, das habe ich vor 15 Jahren geschrieben, auch wenn Sie es gerade geschrieben hätten. Und zweitens, wenn Sie sagen 10, 15 Jahre, dann kann es sein, dass es wie mit dem Wein ist. Auf der anderen Seite liegt aber der Verdacht nahe, als ob es dann keine Gegenwartsstücke geben kann, als ob unsere Theater von vornherein verdammt sind, Museen zu sein. Museen für deutsche Geschichte. Halten Sie das für notwendig? Oder wie kann man es ändern als Akademiemitglied? Ich glaube, etwas, was unbedingt fehlt in Berlin, das geht wahrscheinlich nur in Berlin, und ich fürchte nur, das ist eine ökonomische Frage, die immer wieder ökonomisch vom Tisch geschoben wird, auch mit Argumenten, gegen die man schwer ankommt. Es fehlt ein Uraufführungstheater in Berlin. Ein Theater für lebende Autoren, wo es nur Uraufführungen gibt. Sowas müsste eine Hauptstadt haben. Und wo Qualität zum Beispiel nicht der erste Gesichtspunkt ist. Das gehört auch dazu. Man kann nicht ausgehen davon, dass jedes neue Stück, was geschrieben wird, länger als 10 Jahre dauert von der Qualität her. Und es müsste eine Möglichkeit geben, dass auch Autoren selbst sogar ihre Sachen inszenieren können oder ausprobieren können. Und die gibt es nicht, weil alle Theater in Berlin und in der DDR sind Repertoire-Theater und unterliegen ökonomischen Zwängen. Sie müssen Geld bringen. Und das schließt eigentlich die Entwicklung von Gegenwartsdramatik aus. Das beantwortet Ihre Frage vielleicht nicht. Vielleicht präzisieren Sie es. Dass die Akademie doch auch einen Vorhang hinter Ihnen hat. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Wir haben, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, so aus ein paar Sitzungen, wo ich teilgenommen habe, wir haben sehr oft über das Problem gesprochen und es gibt auch Überlegungen, was man da machen kann oder machen muss. Es geht aber nicht so schnell, ist nicht so leicht. Und im Theater ist es wirklich dieser ökonomische Zwang zunächst mal, der die Sache schwierig macht. Dann gibt es, wenn ich von mir ausgehe, ich habe auch noch ganz subjektiv ein Problem mit, oder zum Beispiel, man kann sich immer auf Brecht berufen, wenn nicht auf Goethe. Und es gab mal eine Diskussion mit Brecht an einer ABF, das war in den ersten 2 Jahren, als er hier war. Und er wurde gefragt, warum er keine Gegenwartsstücke schreibt. Und er sagte, es gibt in der elisabethanischen Ära war das wesentliche historische Ereignis die Ablösung der spanischen Weltmacht durch die englische. Und das Ereignis, an dem das ablesbar war, war die Zerschlagung der Armada, also der spanischen Flotte. Und dieses Ereignis kommt in keinem Stück dieser fruchtbarsten dramatischen Periode vor. Das war sehr merkwürdig. Also die wirklichen Ereignisse liegen nicht immer an der Oberfläche, an der stofflichen Oberfläche. Und das ist ein wirkliches Problem. Ich wüsste zum Beispiel im Augenblick nicht, wie ich ein Stück schreiben sollte über den DDR-Alltag, also die DDR-Gegenwart. Dafür habe ich keine Instrumente, dafür hat, glaube ich, Dramatik im Moment überhaupt keine. Das Problem der Intershops oder was immer ist kein Gegenstand für Dramatik. Darüber kann man Prosa schreiben. Und es gibt so eine Tendenz auch bei uns, der Literatur abzuverlangen, was die Presse nicht leistet. Und da darf man nicht nachgeben, glaube ich. Ich bin nicht bereit, ein Stück zu schreiben, mit dem ich der Presse eine Arbeit abnehme. Das kann ich auch nicht. Und der Begriff Gegenwartsdramatik ist dadurch ein bisschen Gummi geworden bei uns. Möchten Sie bitte mal, möchten Sie was sagen über die große Häufung von Blutrünstigkeit und Fleischlichkeit und sowas in Ihren Stücken? Wo kommt das her? Das ist eigentlich so. Das kommt aus der Wirklichkeit, glaube ich. Weil ich glaube, dass in meinen Stücken ist lange nicht so viel Brutalität oder Grausamkeit oder Blutrünstigkeit wie im täglichen Fernsehprogramm. Also bin ich ganz sicher, wenn Sie das mal rein statistisch vergleichen. Da komme ich gar nicht mit. Bitte schön. Da habe ich einen kleinen Zweifel anzumelden, nämlich bei Ihrer Verbindung von sexueller Repression und Aggression. Das scheint mir nicht in der Öffentlichkeit. Das ist nicht ganz verstanden. Was mir irgendwie ein bisschen gezwungen schien in dem Stück, ja, war die Verbindung zwischen sexueller Repression, Masturbation, Onanie und Aggression. Das scheint mir nicht aus der Wirklichkeit direkt hergeholt zu sein, sondern über eine Theorie. Das kann vielleicht aus dem Saal beantwortet werden. Da gibt es sicher verschiedene Ansichten darüber. Ja. Ich weiß nicht, wollen Sie was dazu sagen? ja, was heißt keine einleuchtende Antwort? Sehen Sie, es gibt einen sehr berühmten Menschen, den Schreber, von dem haben Sie sicher gehört, der Erfinder der Schrebergärten. Und das war gleichzeitig der Erfinder der Masturbationsbandage für Knaben. Es ist wirklich wahr. Und in jedem Hausbuch der deutschen Medizin, es gab so ein Hausbuch, was in jedem besseren deutschen Haushalt war, Bild, so Naturheilkunde. Und da sind mehrere Varianten der Masturbationsbandage von Schreber abgebildet. Und ich glaube, das hat schon sehr viel zu tun, also mit der Produktion von soldatischen Tugenden, also diese Bandage. Gibt es keine künstliche Generäle? Keine was? Generäle, die auch leuchtend sind. Ja, ich bin nicht sicher. Es gibt von Tucholsky so einen schönen Text, milde wie der Beischlaf eines kommandierenden Generals. Und das hat mich irgendwie sehr überzeugt. Aber das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich kenne zu wenig Generäle. Ich würde es auch für eine poetische und keine wissenschaftliche Auskunft. Die von Tucholsky. Ja. Er hat das sicher auch nicht erforscht. Das, ja, das ja. Aber ich habe zum Beispiel, das ist aber mehr ein Aperçu am Rande, für eine Inszenierung von Frühlingserwachen am Berliner Ensemble, gab es in der Materialsammlung auch ein Handbuch für Pädagogen. Das muss gewesen sein vor 7 oder 8 Jahren. Das war also damals noch gültig. Und da kam auch die große Frage vor, was tut ein Pädagoge oder ein Lehrer, wenn ein Schüler zu ihm kommt mit der Frage, was tue ich, wenn ich am Morgen von einer Gliedsteifung überrascht werde. Und da wird empfohlen, der Pädagoge muss dann dem Schüler empfehlen, im Kopf eine schwierige mathematische Aufgabe zu lösen. Das ist eine sehr milde Form von Repression schon. Bitte schön. Ja, ich nehme nicht ab, dass Sie nicht das Material haben, also die handwerkliche Fähigkeit und auch nicht den inneren Motor gegenwärtig zu schreiben. Weil die Stücke, die ich bisher kenne von ihm und die mich eigentlich immer sehr stark berührt haben, haben mich gerade deswegen berührt, weil sie eben für mich in hohem Maße eigentlich Probleme, die ich sehe und Beziehungen zum Leben und Widersprüchlichkeit im Leben, so wie ich es heute erlebe, durchaus stark nachbringen. Nur, dass dabei auch nicht bei diesem Berührtsein, ja, dass da eben sehr viel über das, was ich selber erlebe, aussagt und gleichzeitig ist da immer so eine graue Wand, ja, wo kein Licht durchkommt, ja, wo ich merke, dass eigentlich das, was für viele Leute übertriebener Sinnlichkeit, ja, und an Aktivität drin ist, irgendwo diese offene Sage, also hier stehen wir und jetzt müssen wir auch mal den Mut haben zu sagen, was wir wollen. Ja. Das ist irgendwo so ein bisschen, also das ist für mich ein unheimliches Problem. Ja. Eigentlich immer sage ich, Herr Müller, ja, und dann wieder schrecklich. Ja. Ich habe es vielleicht nicht ganz präzis verstanden. Das ist jetzt nicht gespielt. Also, diese graue Wand, können Sie das nochmal anders formulieren? Ja, das ist, ich glaube, dass das in einer Konsequenz, wie überhaupt, weil es ein Problem ist, der Mut fehlt, also nicht Dialektik so als zeigen, also man muss das Leben sehen, wie es ist, ja, und seine Widersprüchlichkeit stark empfinden, und sondern auch diese, mir geht es ja nicht um Antworten, ja, sondern diese eben Licht drauf werfen. Ja? Nicht das Dunkle der Widersprüche zeigen und dass die das alles so unheimlich blutig lebendig ineinander greift, sondern auch, dass man da eine Richtung entdecken kann für sich. Ja? Und ich habe immer das Gefühl, dass die irgendwo in ihren Stücken das ableugnen, dass man das kann. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Gilt wirklich, also für mich jedenfalls, für das Schreiben, dass ich mache Dinge, von denen ich nicht weiß, was sie sind. Es ist anders, kann ich mir auch die Produktion von Kunst nicht vorstellen. Und es ist nicht so, dass ich eine Antwort habe und dann versuche, die irgendwie künstlerisch-theatralisch einzukleiden. Ich kann nur schreiben über Probleme oder über Fragen, für die ich keine Antwort habe. Und kann man dazu klar sagen, ich empfinde aber, dass eigentlich ihre Stücke davon leben, dass sie von dem, was sie konkret in unserer Zeit erleben, dazu angeregt werden. Ja, ja. Das ist sicher richtig, ja. Und das Problem ist nur, wenn ich mal ein Beispiel sagen darf, so ein Stück wie Die Bauern. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Wenn ich jetzt in dasselbe Dorf gehe, ich meine, es war nicht ein konkretes Dorf, aber es war eine Erfahrung aus einer ganzen Landschaft in Mecklenburg, wo ich gewohnt habe damals und ich kannte eine ganze Menge Leute und viele Dörfer und so und hatte sehr viel Material dafür. Wenn ich jetzt in das gleiche Dorf gehe, mit dem Vorsatz über die Söhne oder Enkel dieser Figuren wieder ein Stück zu schreiben, was heute spielt, ich glaube, das ergäbe kein Stück mehr. Da könnte ich höchstens einen Roman schreiben oder eine Reportage, was immer. Da ist etwas passiert, da ist etwas gewonnen worden und verloren gegangen. Verloren gegangen ist auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt mal ganz nur rahmentheoretisch, die Möglichkeit, Leute in Versen reden zu lassen, die in einer LPG arbeiten. Und das hat ja einen Grund. Die sind irgendwie nicht mehr so an der Narbe der Geschichte. Das waren sie damals. Vielleicht war das eine Illusion, das war eine heroische Illusion vielleicht, aber die hatte eine Realität. Und es war möglich, in dieser Zeit, also 50er Jahre bis 61, Bauern in Mecklenburg reden zu lassen wie Shakespeare'sche Helden. Das war möglich, weil die einen realen historischen Anspruch hatten und vertraten. Und heute hat sich das alles aufgelöst in Probleme von Ökonomie und Organisation, für die Literatur nicht zuständig ist mehr. Da greifen die die Mittel nicht mehr. Sowas meinte ich. Und das ist im Grunde vielleicht sogar was, was gegen Literatur spricht. Oder besonders Dramatik. Es gibt von Nietzsche so einen Satz, dass Dramatiker müssen irgendwie besonders böse Menschen sein. Da ist vielleicht was dran. Also auch mit einem Bedürfnis nach Intensität ohne Wertung. Es ist klar, dass Shakespeare überhaupt nicht an Moral interessiert war. Ihn interessierte nur Intensität von Leidenschaften, ob das kriminelle Leidenschaften waren oder politische, war zunächst mal gleichgültig. Es musste nur intensiv sein. Und es gibt wirklich vielleicht einen Widerspruch zwischen den Bedürfnissen und Ansprüchen von Dramatik und von Theater und den einer normalen Gesellschaft. Ich kann mir kein Drama vorstellen über die wirkliche Errungenschaft der DDR, also soziale Sicherheit. Sicher, davon träumen bestimmt viele Funktionäre, dass man mal ein richtiges Stück schreibt, sogar eine Trilogie über die soziale Sicherheit in der DDR. Gut. Das ist ganz verständlich und legitim, dieses Bedürfnis, aber darüber kann ich kein Stück schreiben.